Man kann sicher sein, dass die Eingeweihten der SS in den höchsten und geheimsten Graden die drei Wege kannten und sie beschritten. Auch die sogenannten Stoßtrupps des chilenischen Narzissmus verwendeten einen Strahl als ihr Symbol. In dieser Philosophie rein politischen Zuschnittes, die demzufolge nur auf das ihr gesteckte Ziel ausgerichtet war, findet sich jedoch auch nicht im Entferntesten etwas, das mit Esoterik oder mit Metaphysik zu tun hätte. Der zweite oder der trockene Weg bewirkt die Verwandlung innerhalb weniger Tage und bedient sich dabei offensichtlich irgendeines ebenfalls synchronistischen Verfahrens im Zusammenhang mit der Radioaktivität der verwandelten Materie in den innerlichen und äußerlichen Werkstätten des Alchemisten. Die Soror Mystica ist jetzt zugegen, sie wirkt mit, indem sie die Stoffe hergibt, die sie beim Berühren verweiblicht, indem sie sich zusammen mit dem Adepten auf irgendeine Weise unsterblich macht, ohne jedoch sich zu berühren. Der dritte, der feuchte Weg, ist nun der tantrisch-alchemistische Weg der linken Hand und er kann ein Leben lang dauern. Die Veränderung der inneren und äußeren Metalle geht langsam vor sich. Die Soror Mystica übergibt in ihrem Körper und aus ihrem Körper die Ingredienzien dem Adepten so lange mittels zusammenhängender oder sich fortsetzender, wirklicher und symbolischer, jedenfalls aber magischer Übertragung, Schwingung, Persönlichkeitswerdung, in einer Liebe ohne körperlich zu verstehende Liebe, in einem eisigen Feuer, in der geheimen Werkstatt, dem magischen Zimmer, bis beide verwandelt sind, sich gegenseitig durchdrungen haben, vermählt sind und ewig. Es ist dies ein ebenso gefährlicher Weg wie die anderen. Die Wahl des zu beschreitenden Weges lässt sich nicht willkürlich treffen. Sie steht in Zusammenhang mit den Temperamenten, dem Ursprungsgestirn, den Inkarnationen und Wiederkünften, mit dem Kreislauf der ewigen Wiederkehr. Diese Wege sind sehr verschieden von dem rituellen Weg der Religion, der Gottergebenheit, der Devotion oder von der Ausübung des Bhakti-Yoga, der Vedanta-Philosophie und seinem Aufgehen, sich verlieren im Samadhi oder in der mystischen Ekstase. Dieses Sanskrit-Wort besteht aus den Silben Sam gleich mit und Adi gleich Urwesen, was den Sinn Aufgaben im Urwesen ergibt. Die tantrische, shivaistische Ekstase ist ein äußerster Spannungszustand, der die Bedingtheiten des Tiermenschen zerbricht und sich innerhalb der Persönlichkeit oder einer absoluten Individualität, wie beispielsweise der SS, Platz schafft. Es ist ein nahezu nizianischer Kraftwirbel, der im Sanskrit im Kaivalya bezeichnet wird, was weder Verschmelzen noch Verlust bedeutet, sondern höchste Differenzierung. Jungsche Individuation. Kaivalya kommt von Kaula und Kavala, der geheimsten tantrischen Einweihung. Es bedeutet jenseits der 36 Tattvas, der Bildekräfte, und der Gunas, der Eigenschaften, in der tantrischen Metaphysik und im Sankhya, metaphysische Philosophie. Es sind die Wege, die der Magier beschreitet im Gegensatz zum Heiligen. Die hitlerische Einweihung. Ein unbekannter Weg des abendländischen Yoga. Das Symbol der nationalsozialistischen SS waren zwei Siegrunen, die strahlenähnlich sahen, das runische Zeichen des Sieges, Vareno, und des aufblitzenden Lichtes, des eisigen Feuers. Der sakramentale Dolch des Schwarzen Ordens trug dieses Zeichen. Es war der alchemistische tantrische Stahl, der unbrennbare Schwefel. Wenn auch die Einweihung bei der SS einer unbekannten Art des abendländischen Yoga entspricht, so muss das doch nach den Überlieferungen mit dem hinduistischen und dem tibetanischen Tantrismus in Verbindung gebracht werden, der wiederum seinen Ursprung in den Gliedern der goldenen Kette, Aura Zatena, des goldenen Bandes hat, welches auf ein gemeinsames hyperboreisches Zentrum am Pol zurückführt. Das Gleiche ist zutreffend für die Alchemie und die Einweihung der Troubadoure und Templer. In seinem Buch »Geschichte der Rosenkreuzer« schreibt Sergei Houtin, dass der rosenkreuzerische Geheimorden vor Archa Dumis in der Renaissance seinen Sitz in Venedig hatte, tantrisch war, unmittelbare Kontakte zu orientalischen Lehrern unterhielt und im Besitze wertvoller tibetischer alchemistischer Urkunden war. Der Orden muss sich schließlich in Deutschland in Sicherheit bringen. Kaiser Maximilian gehörte dieser mächtigen Organisation an. Man könnte hier wohl die Frage aufwerfen, ob sich nicht auch hier ein Zusammenhang aus der unbekannten Geschichte ergibt, der den Hitlerismus in Tibet in Verbindung brachte und außerdem Hinweise auf eine geschichtliche und nationale Herkunft des esoterischen Hitlerismus mit den Drupas, den weißen Riesen, gibt. In der Bücherei für die Einzuweihenden auf der Ordensburg in Wewelsburg können sich tibetische Manuskripte über tantrische Alchemie des Vor-Archadumis-Ordens befunden haben. In seinem letzten Buch über den englischen Alchemisten John Dee, der Engel des westlichen Fensters, bezieht sich Gustav Meyring ebenfalls auf eine tantrische, rosenkreuzerische Vereinigung. Andererseits existierte im 16. und 17. Jahrhundert in Spanien mit dem Hauptsitz in Valladolid und Toledo die Sekte der Illuminaten oder Lichtbrüder, die tantrischen Charakter hatte. Sie pflegten die magische Liebe mit einer einzigen Frau auszuüben, mit der mystischen Gemahlin der Amasia Uxor, der Eingeweihten im katharischen Troubadourwesen. Im magischen Koitus in der Maituna ist alle Energie auf diesen Kraftwirbel zu richten, um die Erleuchtung herbeizuführen, deshalb Illuminaten, Lichtbrüder, das dritte Auge zu öffnen und in eine andere Dimension zu gelangen. Menéndez y Pelayo nimmt in dem Buch Historia de los Heterodoxos Españoles, das 1880 in Madrid erschien, auf die Lichtbrüder Bezug und gleichfalls B. Lorca in der 1936 erschienenen deutschen Ausgabe seines Buches Die spanische Inquisition und die Alumbrados. Die Lichtbrüder, die Alumbrados, wurden durch die Inquisition vernichtet. Dennoch behauptet gegen Ende des vorigen Jahrhunderts Pascal Beverly Randolph, im Besitze der hauptsächlichen Manuskripte der Illuminaten von Valladolid zu sein. Er gründet in Nordamerika eine tantrische Vereinigung, die Fraternitas Rosae Crucis. Auch Randolph gibt vor, die sexuelle Energie im magischen Coitus zu verwenden mit der einzigen Gattin Lilith Ayesha, der Wiedergefundenen, um so zur metaphysischen Erleuchtung zu gelangen. Randolph schreibt viele Bücher. Das wichtigste ist heutzutage unter dem Titel Magia Sexualis erhältlich und wurde im Jahre 1969 in Paris in französischer Sprache von Guy Leprat veröffentlicht. Trotzdem hat Randolph den Schlüssel seiner Lehre für die Mitglieder seines hermetischen Kreises, die EB, die Eulis Brotherhood, die Brüder des Eulis, zurückbehalten. Gegen ihn wendet sich mit verbissener Polemik Madame H.P. Blavatsky, die Begründerin der Theosophie. Man hat geäußert, die Theosophen hätten den verfrühten, im Jahre 1875 eingetretenen Tod Randolphs verursacht haben können. Randolph verkündete seinen Anhängern, der Sexus ist die mächtigste magische Kraft im Universum, und er fügte hinzu, die Magie ist das große, von allen nicht beachtete Geheimwissen. Der Intellekt ist der fürchterlichste Irrtum, den alle rühmen.